der Heinangboll. Ringsum, so im Kreise, sind die Mädels und singen ganz leise, denken sehnsuchtsvoll. Heim spielt abends so schön auf dem Schifferklavier. Auf dem Schifferklavier seine Lieder. Heim spielt sich in die Herzen der Mädels hinein und sie bitten den Heim immer wieder. Jede denkt für sich, heute spielt er für mich, jede ist so froh, jede liebt ihn so. Heim spielt abends so schön auf dem Schifferklavier. Auf dem Schifferklavier seine Lieder.